Beim Bau der chinesischen Mauer. Kapitel 1. Mit der chinesischen Mauer ist man jetzt am nördlichsten Punkt fertig geworden. Von Südosten und von Südwesten her hat man die Mauer bis hier gebaut. Nach diesem System des Teilbaus hat man auch im Kleinen gearbeitet, bei den Truppen im Osten und bei den Truppen im Westen. Man formte Gruppen von etwa 20 Arbeitern und die bauten ein Stück von etwa 500 Metern Länge. Eine Nachbargruppe baute ein Stück von derselben Länge und die beiden Gruppen trafen sich in der Mitte. Dann aber bauten die Arbeiter nicht weiter, sondern die Männer mussten an einem anderen Ort im Lande Mauerstücke bauen. Natürlich gab es dann viele Löcher und erst nach und nach wurde die Mauer vervollständigt. Manche Stücke wurden erst fertig, als man schon im ganzen Land den kompletten Bau der Mauer gefeiert hatte. Ja, man sagt, es gibt Lücken, die nie geschlossen worden sind. Sicher ist das aber nicht. Es gibt ja viele Legenden um den Bau der großen Mauer. Die kann auch niemand überprüfen. Die Mauer ist einfach zu lang und zu groß. Vielleicht wäre es ja besser gewesen, die Mauer gleich komplett zu bauen oder wenigstens jedes der beiden großen Stücke. Die Mauer war doch, so sagte man im ganzen Lande, zum Schutz gegen die Völker im Norden gedacht. Wie kann aber eine Mauer schützen, die nicht in einem Stück gebaut ist? Ja, so eine Mauer kann nicht nur nicht schützen, es kann sie auch leicht jemand kaputt machen. Diese verlassen dastehenden Mauerstücke können immer wieder leicht von den Nomaden kaputt gemacht werden. Diese suchten sich ja zu der Zeit immer wieder neue Wohnorte, denn der Mauerbau machte ihnen Angst. Und sicher kannten sie also die Mauer besser als wir, die Bauleute. Aber sicher ging es nicht anders, als man es gemacht hat. Das ist nicht leicht zu verstehen, aber man muss an Folgendes denken. Die Mauer sollte zum Schutz über Jahrhunderte sein. Da musste man sehr gut bauen und alles, was die Experten im Lande wussten, wurde gebraucht. Dazu sollte jeder Bauarbeiter fühlen, dass das sein Bau war und alles für die Mauer geben. Für die einfachsten Arbeiten konnte man Leute aus dem Volk nehmen, Männer, Frauen und Kinder, die für gutes Geld arbeiten wollten. Aber für jede Gruppe von solchen Arbeitern brauchte man einen Mann, der bis ins Herz fühlte, was hier zu tun war. Und für solche Leute brauchte man wieder andere, die noch besser waren. Solche Männer gab es wirklich, nicht so viele, wie man brauchte, aber doch eine große Zahl von ihnen. Denn man hatte ja nicht plötzlich mit dem Bau angefangen. Schon 50 Jahre vorher hatte man die Baukunst und alles, was damit zu tun hatte, zur wichtigsten Wissenschaft erklärt. Ich weiß noch, wie wir als Kinder, wir konnten gerade erst laufen, im kleinen Garten des Lehrers eine Mauer bauen mussten. Der Lehrer nahm dann seinen Mantel hoch und lief gegen die Mauer. Natürlich hielt die Mauer nicht. Und der Lehrer machte uns solche Vorwürfe, dass wir weinend nach Hause liefen. Das war typisch für den Geist der Zeit. Ich hatte das Glück, dass der Bau der Mauer gerade begann, als ich mit 20 die letzte Prüfung abgelegt hatte. Ich sage Glück, denn viele, die vorher fertig gewesen waren, fanden jahrelang nichts zu tun. Und aus ihnen, die im Kopf nur große Bauprojekte hatten, wurde nichts. Aber die Männer, die endlich als Bauführer arbeiten konnten, das waren wirklich gute Arbeiter. Sie hatten viel über den Bau nachgedacht und dachten weiter darüber nach. Das war ihre Mauer. Sie fühlten das. Aber sie waren auch ungeduldig. Sie wollten das ganze Projekt realisiert sehen. Der einfache Arbeiter kennt diese Ungeduld nicht. Der denkt nur an sein Geld. Auch die oberen Führer, ja auch die mittleren Führer, sehen von dem Bau so viel, dass sie zufrieden sind. Aber für die unteren Männer, die viel mehr gelernt hatten, als sie bei der Arbeit brauchten, musste man etwas tun. Man konnte sie zum Beispiel nicht im Gebirge hunderte Meilen von zu Hause jahrelang bauen lassen. Bei so einer Arbeit verliert man alle Hoffnung. Das Ganze kann man ja nie sehen. Darum das System der kurzen Mauerstücke. 500 Meter waren in 5 Jahren fertig. Dann waren die Führer am Ende. Sie glaubten nicht mehr an den Bau und an die Welt. Sofort nach dem Fest für das fertige Mauerstück schickte man sie auf Reisen. Sie fuhren an anderen Mauerstücken vorbei. In den Quartieren der oberen Führer gab man Feste für sie. Sie hörten den Jubel der Arbeiter, die an die Arbeit gingen. Sie sahen Bäume fallen und sahen, wie man Berge zerkleinerte. Alles für den großen Bau. Sie hörten in den Tempeln, wie die Leute für den Bau der großen Mauer sangen. Alles dies machte sie wieder froh. Das ruhige Leben in der Heimat, wo sie einige Zeit Ferien machten, gab ihnen wieder Kraft. Der Respekt, den man vor ihnen hatte, die Freude und die Hoffnung der einfachen Leute, alles dies weckte in ihnen wieder die Lust, beim großen Bau mitzuhelfen. Sie fuhren schon vor dem Ende ihrer Ferien wieder los. Die Leute aus dem Dorf gingen ein Stück mit, auf allen Wegen, Gruppen, Musik, Feste. Nie hatten sie gesehen, wie schön ihr Land war. Jeder Landmann war ein Bruder, für den man eine Schutzmauer baute und der mit allem, was er hatte und war, sein ganzes Leben lang dafür dankte. Einheit, Einheit, ein großer Tanz des Volkes. So also ist das Prinzip des Teilbaus verständlich. Aber es hat sicher noch andere Gründe. Warum mich diese Frage so sehr interessiert? Es ist die wichtigste Frage des ganzen Mauerbaus, auch wenn es nicht so scheint. Ich will ja die Gedanken und das Leben der Zeit verständlich machen. Da muss ich diese Frage klären. Als erstes muss man sich sagen, dass man zu dieser Zeit Dinge getan hat, die so groß sind wie der Turmbau zu Babel. Nur, dass die große Mauer Gott sicher besser gefallen hat, soweit wir das wissen können. Ich sage das, denn zu Beginn des Mauerbaus hat ein Gelehrter ein Buch geschrieben, in dem er unsere Mauer mit dem Turmbau verglichen hat. Er erklärte in diesem Buch, dass der Turmbau zu Babel nur darum zur Katastrophe geführt hat, weil man das Problem der Fundamente nicht gelöst hatte. Und wir hatten dieses Problem natürlich gelöst. Bei uns war ja jeder ein guter Maurer. Und solche Dinge konnte er. Aber der Gelehrte wollte noch mehr. Er schrieb, erst mit der Mauer haben wir ein sicheres Fundament für den Turm. Also erst die Mauer, dann der Turm. Das Buch war in aller Hände, aber ich habe bis heute nicht richtig verstanden, wie er sich das dachte. Die Mauer war eine Linie. Wie konnte sie da das Fundament für einen Turm sein? Das war nur als Idee gedacht, denke ich. Aber wozu dann die Mauer? Das war die Arbeit und das Leben von Hunderttausenden. Und wozu gab es da Pläne, wie man die Kraft des Volkes in einem Bau zusammenbringen konnte? Es gab viel Verwirrung in den Köpfen zu dieser Zeit. Und das Buch ist nur ein Beispiel. Es waren so viele Leute an der Arbeit, vielleicht zu viele. Die Natur des Menschen ist nicht gut für so große Projekte. Vielleicht hatten unsere Führer bei der Planung des Baus in Teilen auch daran gedacht. Wir, ich spreche hier sicher für viele, haben erst nach dem Bau, nach den Plänen der Führer, uns selbst kennengelernt und gefunden. Dass wir ohne diese Führer unsere Arbeit am großen Bau nicht hätten machen können. Im Zimmer der Führer, wo es war und wer dort saß, weiß und wusste niemand, den ich fragte, sprach man sicher über alle menschlichen Gedanken und Wünsche und wusste auch, was ging und was nicht. Durch die Fenster aber sahen die Führer hinaus auf die Welt, für die sie planten. Solche Führer konnten natürlich auch eine Methode für einen zusammenhängenden Mauerbau finden. Warum bauten sie dann Stück für Stück? Sicher wussten sie warum. Aber eine Mauer in Stücken ist nur etwas Provisorisches und nicht Rationales. Da haben unsere Führer also etwas nicht Rationales gewollt. Seltsame Konsequenz. Heute darf man das vielleicht sagen. Damals war es ein Grundsatz vieler, auch der Besten, versuche zu verstehen, was die Führer wollen. Aber nur bis zu einem Punkt, dann höre mit dem Nachdenken auf. Ein sehr guter Grundsatz, den man oft auch mit einem Vergleich illustrierte. Höre mit dem Nachdenken auf. Vielleicht ist es nicht schlecht für dich. Man kann gar nicht sagen, es ist schlecht oder gut. Du wirst dann wie der Fluss im Frühling. Er steigt, wird immer größer, bringt dem Land Wasser und Kraft, bleibt er selbst bis ins Meer hinein und wird selbst immer mehr wie das Meer. Bis zu diesem Punkt denke über die Pläne der Führer nach. Dann aber steigt das Wasser noch mehr. Das Land steht unter Wasser. Wo ist jetzt der Fluss? Man kann es nicht mehr sehen. Alles unter Wasser. Aber dann kommt der Sommer. Das Wasser trocknet und der Fluss wird immer kleiner. Am Ende ist er gar nicht mehr da. So weit sollst du nicht über die Pläne der Führer nachdenken. Zur Zeit des Mauerbaus war dies sicher ein guter Vergleich. Aber wenn ich heute davon erzähle, ist er nicht mehr richtig. Meine Erzählung ist ja nur historisch und ich darf nach einer Erklärung des Teilbaus suchen. Da darf ich weitergehen, als man das damals konnte. Mit meinem Verständnis komme ich ja nicht sehr weit, aber man muss hier immer weiter suchen.